Hallo und herzlich willkommen hier zur Night of the Pots 2017. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, eben noch auf der Showbühne und schon wieder bin ich hier. Ja, ich bin hier gerade mal eingesprungen mit einem, bei mir steht hier im Teamspeak ein Herrn Rivarocci, um einen Lückenfüller aufzunehmen. Ja, der geneigte Hörer namens Klaus Backhaus wird sofort erkannt haben, wer es ist. Es ist nämlich sein, kann man sagen, geliebter Bruder, mögt ihr euch? Ich weiß es ja absolut. Nicht. Absolut, ja. Und ach ja, klar, und wie? Ich meine, das war nicht immer so. Nein. Also es gab auch schon mal Momente, wo wir uns nicht so liebten, aber nee, das ist schon so, ja, genau. Ja, du hast dich ja bereit erklärt und hast gesagt, Mensch, ihr habt ein paar Lücken, sind ein paar Leute abgesprungen, hast gesagt, komm hier, ich nehme mal was auf, weil wir haben ja den Backhaus-Cast eingeladen und du und der Harald, nee, der Sam, ja, ist ein Insider, müsst ihr Hörspitzen hören. Ihr seid irgendwie genau. Musikalisch unterwegs. Wohnt ihr an einem Ort? Spielt ihr zusammen in einer Band? Ja, wir spielen zusammen in einer Band, in der Band, wo der Klaus früher auch gespielt hat. Und wir wohnen aber nicht in einem Ort. Der Sam, der fährt von Hamburg dann hier runter ins Oberbergische und dann treffen wir uns einmal im Monat hier zur Probe und ihr habt ausgerechnet unseren Probetermin erwischt. Ja, und somit konnte der Backhaus-Cast nicht teilnehmen, aber du hast dich freundlicherweise bereit erklärt und hast uns eine kleine Vorstellungsrunde des Backhaus-Castes eingereicht. Problem war, wir haben immer Sendezeit 30 Minuten, das waren 15 Minuten und da habe ich dich dann einfach angeschrieben und gesagt, komm, wir müssen die anderen 15 Minuten jetzt irgendwie füllen. Ja, das kriegen wir aber hin. War schwer genug, 15 Minuten zu füllen für mich als... Ich sag mal, Laien. Also ich habe mich hier vor dem Mikrofon gesetzt, habe gedacht, quatsch mal los. Und eigentlich war ich nach 2 Minuten fertig. Ja, du hast das so schon umschrieben. Monologisch geschrieben. Nee, was hast du gesagt? Du hast so ein schönes Monologisieren. Wort. Ja, ich habe schon gesagt, so gesagt, ob er das auch buchstabieren kann. Monologisieren. Ist ja auch ein Wort, habe ich auch noch nie gehört. Ja, jede Menge O's, ne? Also mit Buchstabieren weiß ich nicht. Aber ich habe keine S gehört. Oder hast du die S alle rausgeschnitten? Ich hatte bis dahin das eine oder andere, meinte ich, gehört zu haben, dass ich es gebracht habe. Und dann fing ich an, mich darauf zu konzentrieren. Und dann war es vorbei mit dem Sprechen. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du dich da irgendwie von frei machen. Und dann habe ich diesen kleinen, ja, was ist das denn? Selbstreflexionseinwurf da mal gemacht. Und danach ging es ja dann auch wieder. Ich habe das ja gehört und Klaus hatte mir das ja geschickt, wie ich das gehört habe. Und da habe ich schon zu Klaus gesagt, ich sage, den kloppen wir uns auch noch zum Personal Podcaster zurecht. Den machen wir uns auch noch fertig. Klaus sofort, ja, das kriegen wir hin. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ihr wart ja 4 von 5 Geschwistern, das hören wir ja gleich, die erste Aufnahme, die Nullnummer gemacht haben oder so. Aber die haben keine Skrupel. Haben die alle schon mal vor dem Mikro gestanden? Das haben sie in der Tat. Also der Sam, der ist ja, wie gesagt, auch Musikant, so wie Klaus und ich auch. Und ja, wir spielen auch regelmäßig und da muss man halt auch schon mal öffentlich frei sprechen. Und bei Viola, die war noch mit dabei, also das jüngste Backhausgeschwist, da ist das genauso. Also wir haben allesamt Bühnenerfahrung. Am wenigsten hat die Ruth wahrscheinlich, die war jetzt auch nicht dabei, aber das hatte ja eher so einen technischen Hintergrund. Die hat da ein bisschen wenig Support gehabt. Okay. Ja, ich hatte das ja auch irgendwie gehört, dass Klaus euch allen oder den meisten irgendwie dieses Klaus Backhaus Gedächtnis-Headset bestellt hat, ne? Dieses ja, ist halt so. Ist dieses Sennheiser PC3, das reicht ja für den Anfang hier, für den Raucherbalkon. Ja, gut, aber wenn die Mädels damit sonst nichts zu tun haben und ein bisschen wenig Support haben, ja mein Gott, dann passiert das halt, ne? Ganz genau. Und da war dann die Frage, kann ich jetzt das Familienlaptop nutzen und so. Naja, aber das renkt sich alles ein. Das ist ganz unproblematisch. Ich glaube, die ist da mittlerweile schon recht weit. Ja, also wir hören das ja gleich. Das soll ja so eine Art Realitätsabgleich werden der Familie Backhaus. Also wir können schon mal vorgreifen, das ist grundlegend in die Hose gegangen. Also es war kein Realitätsabgleich, das war für mich diese Amazon-Rezension, wer es bei Twitter schon gelesen hat, da können wir auch schon mal vorgreifen. Das gab es wahrscheinlich auch noch nicht. Also, dass man während einer Podcast-Aufnahme live ein Waffeleisen bestellt. Wie hast du es so schön genannt? Das wird das Wanderwaffeleisen, weil ich ja den Vorschlag gemacht habe, das muss wandern. Ja, aber und gereinigt werden. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Also es möchte keiner eine Pilzbeilage haben für seine Waffeln. Ist ja wahr. Aber es wird dann wahrscheinlich irgendwann mal so ein Realitätsabgleich stattfinden, ne? Also ich denke schon, es war ja jetzt mal erst so, man musste ja mal erst anfangen zu quatschen. Und da hat der Klaus eigentlich mit dieser Idee, mit den Produktrezensionen so. Das war schon toll, um uns mal ans Reden zu kriegen. Ne? Genau. Also einfach mal erst locker werden und dann anfangen zu sprechen. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Realitätsabgleich, welche Realitäten da abgeglichen werden wollen. Die Frage stellt sich natürlich auch, wie definiert man Realitätsabgleich? Also ich weiß nicht, also der ein oder andere Hörer wird wahrscheinlich Vrind Realitätsabgleich, Holgi Klein und Tobi Bayer hören. Die reden ja auch sich um Kopf und Kragen. Die reden ja auch irgendwie, ich habe mir ein neues Fahrrad oder einen neuen Roller gekauft oder sonst irgendwas. Was ist Realitätsabgleich? Ist das jetzt, was habe ich jetzt die letzten 4 Wochen gemacht? Ihr wollt euch ja, wenn es klappt, alle 4 Wochen mal treffen? Oder ist es wirklich einfach das Geschwafel, was ihr da gemacht habt oder so? Ich meine, mit Sicherheit ist es interessant, wenn man jetzt mal sagt, so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie alt man ist oder so. Im Vorgespräch habe ich jetzt irgendwie erfahren, du bist der Älteste. Es ist ja auch vielleicht interessant so, wie war denn das früher als Kinder? Ich weiß ja gar nicht, wie weit seid ihr denn altersmäßig auseinander? Sind da so auch so 10er-Schritte schon zwischen? Ja, deutlich. Also das erzähle ich auch gleich noch. Der Klaus und ich, wir sind noch am dichtesten beieinander. So 2,5 Jahre ist der jünger wie ich. Und dann klafft schon eine Lücke von 12 Jahren. Und dann kamen ich nenne sie mal liebevoll, die 3 Kleinen dahinterher. Und also ist es wirklich so, dass Klaus und ich dann zum Teil doch schon so einen großen Altersunterschied hatten, auch gefühlt, dass wir uns gedacht haben, ja, was ist denn da, was sind wir denn jetzt? Sind wir Brüder, Onkel, Vaterersatz? Also das war schon interessant. Nachher ging das besser, wo wir alle was älter wurden, da spielte das dann keine Rolle mehr in dem Maße. Das heißt also so die Kindheit, wir spielen miteinander, hast du eigentlich eher mit Klaus erlebt. Also du hast dann wahrscheinlich eher mit Klaus zusammengespielt, als mit deinen anderen Geschwistern. Weil wenn das 12 Jahre sind, dann bist du ja 12, 13, dann hast du natürlich keinen Bock mit deiner Schwester zu spielen, die 1 ist, denke ich einfach mal. Da hat man keinen Bock zu, ist ja, so. Genau. Das heißt, du hast jetzt so mit Klaus also gespielt. Genau, gespielt mit Klaus und mit den 3 anderen, da war er ganz, ganz, ganz anders. Weißt du, die habe ich gewickelt und gefüttert. Ah, okay. Mutter war dann auch mal eine Zeit lang nicht gut dran und da mussten die ja weiter versorgt werden. Und das war dann meine Aufgabe als Ältester, wenn der Vater nicht im Haus war. Da musste sich ja einer kümmern. Und also das war so, ja, so auf der Ebene. Ja, und Klaus und ich, genau, wir haben dann wirklich, also nicht zusammen Musik gespielt, sondern auch draußen und ja, wie man sich das so vorstellt. Ich wollte gerade sagen, habt ihr Bolzplatz, Fußball, sagt ihr das was da in Köln? Habt ihr Fußball gespielt? Ja, auf der Straße? Ja, genau. Da wohnten wir in Strombach, da hat man einen schönen Bolzplatz, da haben wir viel gespielt, später dann in Oberbrandenberg auch, aber auch halt andere Dinge, das, was man so normal macht, auch miteinander mal eine Fahrradtour. Ja, und wir haben uns natürlich auch gefetzt. Cowboy und Indianer, Flitzebogen gebaut. Ja, und durch den Wald irgendwelche Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht, Staudämme gebaut. Das heißt heute Geocaching. Ganze Programm. Ja, genau. Das heißt heute Geocaching. Wir rennen in irgendwelchen alten Bunkern umher. Ja, ist klar. Ja, genau. Aber ich hab gehört im Gespräch von Klaus, der Sam ist Geocacher oder hat das zumindest mal probiert, ne? Der Sam, der hat eine Kapitänlizenz, also der hat irgendwie so einen Bootsführerschein oder sowas. Ah, okay. Und daher hat der so ein GPS-System oder so ein Handgerät wohl. GPS-Gerät. Und ich weiß nicht, genau. Ja, das kann sein, dass der schon mal unterwegs war, damit auch auf Koordinaten irgendwas suchen und finden. Das kann sein, ja. Genau. Ja, und dann, wie er älter war, ja, dann mit den Mädels gespielt oder nicht gespielt. Ich meine, gut, es sind 12 Jahre, ist ein Alter. Ich meine, gut, wenn du sagst, du hast sie gewickelt. Also wie die dann 12 waren, dann warst du ja schon groß. Dann warst du wahrscheinlich schon in der Ausbildung und so. Und Klaus wahrscheinlich auch, ne? Ja, und genau. Und ja, was, also wenn man mit denen gespielt hat, ich glaube, als die Säuglinge waren, dann noch am ersten, ne, weil so, da passte das noch. Und dann später hat sich das Miteinander-Spielen so in dem Sinne verloren. Die hatten dann auch ganz schnell ihre eigenen Freunde und so gehabt. Dann kamst du da auch nicht rein. Hatte ich auch null Interesse, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da mit 15 auf meinem Mofa gesessen und da war mir das mal wurscht, was meine kleine Schwester dann da vorhatte zu tun. Und wann ging das bei euch so mit der Musik los? So, wann habt ihr angefangen, Musik zu machen? Oh, total früh. Da war ich 9. Und kurz drauf kam auch Klaus schon hinterher mit Musik. Das war einfach, hat sich so ergeben. Der Vater hatte eine Band und haben aufgehört. Der hatte aber noch Gigs offen. Und dann hat er mich quasi ans Schlagzeug befohlen. Ich konnte einen Drum-Groove. Den habe ich dann tapfer gespielt, 8 Stücke lang oder 10. Und so ist das dazu gekommen, dass wir überhaupt als Band dann waren. Und der Klaus, ich komme eigentlich ursprünglich von der Gitarre. Der Klaus hat dann umgesattelt oder gestartet mit Gitarre und dann haben wir so in der Kombination was angefangen. Da waren wir echt jung, da waren wir alle noch in der Schule. Die Kelly Family war geboren. Ja, oder die Jackson 5 nur als Backhaus 3. Ja, schön, ja, super. Also, und was spielst du alles? Du spielst Gitarre, so ein bisschen habe ich gehört, ne? Genau, ich habe mit Gitarre angefangen, habe dann mal tatsächlich Klavierunterricht gehabt, ist aber in die Hose gegangen, das irgendwie zu viele aber Tasten, zu viel. Da hast du aber wenigstens, ja. Da hast du aber wenigstens Noten gelernt. Ja, die eben nicht. Ach so, okay. Der Klavierlehrer hat die Stücke immer vorgespielt und das hat mir gereicht als Autodidakt, um die zu memorieren und dann nachzuspielen. Das ist dann irgendwann nach 2, 3 Jahren Klavierunterricht auch böse aufgefallen, hatte ich das falsche Notenblatt liegen. Ja, parallel habe ich Schlagzeug begonnen. Auch autodidaktisch. Schlagzeug im Keller, Kassette auf den Rekorder und mitspielen. Und ja, Gitarre, Schlagzeug, ein bisschen Bass spiele ich noch und ja, so das. Tja, ja Mensch, dann haben wir jetzt schon mal so einen kleinen Realitätsabgleich der Familie Backhaus gehört. Die Zeit ist jetzt auch um. Ich gebe dir jetzt nämlich noch die Möglichkeit, das heißt dir nicht, das muss ich jetzt hinten dranhängen, ja, den Backhauscast vorzustellen und dann kommt nämlich gleich danach dann auch der erste Live-Mensch bei Night of the Pots. Ja, Frank, an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank und wir hören uns demnächst sehr mal gerne wieder. Mach's gut. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Jo, das ist ja ein Ding. Der Podcatcher lädt eine neue Raucherbalkon-Folge runter und klar, höre ich die natürlich. Und man beklagt sich zuerst mal über die allgemeine Ordnung auf dem Raucherbalkon. Ich weiß gar nicht mehr genau, Bierdosen, volle Aschenbecher. Ja, oder so. Und auf einmal fällt mein Name. Frank Backhaus. Das kennt ihr bestimmt. Das ist der Moment, wo man dann aufschreckt und auf dem Podcatcher diese 15 oder 30 Sekunden Zurücktaste sucht, findet, zurückspult, lauter macht und dann doch mal genauer hinhört. Und ja, da war sie auch schon, die Einladung zu Night of the Pots an den Backhauscast. Ja, wow, was für eine Ehre. Wir haben ja quasi noch nichts gemacht, ne? Also, okay, da gibt's eine Nullnummer. 1,5 Stunden Jux und Dollerei. Viel Gelache, Spaß. Aber was sich immer so vorstellen oder so, nö. Was wir mit dem Podcast wollen, nö. Haben wir alles nicht gemacht. Aber Spaß hatten wir wirklich. Ich glaube, das Einzige, was wir da wirklich zustande gebracht haben, ist ein Waffeleisen zu kaufen. Ja, was auch immer jetzt mit dem Ding genau passiert. Hab gehört, die Töchter von Klaus haben da schon viel Spaß dran. Endlich mal bergische Waffeln in Bayern. Ja, sollte gelingen, ne? Backen, wenn man Backhaus heißt. Vielleicht stelle ich mal so ein bisschen was vor. Das ist gar nicht so einfach hier, so sich hin zu monologisieren, stelle ich gerade fest. Hat mal einer die Earls gezählt? Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich mache mal einfach weiter. Stellen uns mal gerade vor, wir sind halt ja 5 Geschwister aus 4 Bundesländern. Und wir sind in relativ, wir haben doch schon auch ein bisschen zeitlichen Abstand oder Altersunterschied. Mein Altersunterschied zu meinem Bruder Klaus ist noch der geringste. Das sind 2,5 Jahre. Und dann kommt eine Lücke von fast 12 Jahren, also wo dann Ruth auf die Welt kam und anschließend dann der Sam Backhaus und dann die Viola Backhaus. Und der Klaus und ich, ich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie waren wir schon so ein bisschen wie Onkel oder so. Naja, ist halt schon ein erheblicher Altersunterschied. Wir haben aber alle zusammen eine gewisse Zeit lang auch gelebt und verbracht und wir kennen und schätzen uns ganz gut und dann haben sich die Wege total getrennt. Also wir sind teils der Liebe wegen, teils des Berufs wegen oder wie auch immer dann ziemlich übers Bundesgebiet verstreut und haben weniger die Möglichkeit, uns mal wirklich auszutauschen. Einmal im Jahr gibt es so eine Art Familienfest, da trifft man sich dann, wobei das auch nicht immer für alle möglich ist, denn wir haben auch alle Familie und das ist dann die einzige Möglichkeit, sich mal zu sehen, zu hören und zu sprechen. Und als Klaus und ich das erste Mal es geschafft haben, hier Teamspeak zu machen auf der PodWG, was für eine grandiose Einrichtung übrigens, da hatte Klaus so die Idee, ja, vielleicht kann man ja mal die anderen Geschwister auch dazu bringen, hier auf dem PodWG Teamspeak sich mal zu treffen und einfach zu quatschen. Das ist deutlich angenehmer wie telefonieren, viel dynamischer, trotz den Latenzzeiten dann doch spontaner und direkter. Und ja, das fand ich dann auch irgendwie eine gute Idee. So richtig ins Rollen gebracht haben wir das Ganze aber dann noch nicht direkt. Und es war dann so, dass ich irgendwann ein bisschen mit der Technik rumgespielt habe, was Klaus so Versuchslabor nennt. Das ist ja auch so eine klassische backhausche Geschichte. Einfach mal probieren, gucken, was passiert. Ne? Und das habe ich dann hier auch gemacht, habe da mal ein bisschen rumgebastelt, ein Mikrofon angeschafft, jetzt nichts Hochpreisiges, irgendwas zum Reinquatschen halt. Und okay, auf dem Rechner gibt es schon immer Order City, weil ich auch noch in anderen, das sind jetzt nicht direkt Podcast-Projekte, aber weil ich auch schon mal Musik oder auch Sprachschnittarbeiten erledige. Und dann habe ich gedacht, okay, stell dir mal vor, du würdest einen Podcast machen. Wie sähe denn Intro und Outro aus? Und das habe ich einfach mal ein bisschen rumgespielt und habe das in die Backhausgeschwister WhatsApp-Gruppe gedrückt. Das ist dann auf doch zu meinem Erstaunen einigermaßen gutes Feedback gestoßen, sagt man so, ja, auf guten Widerhall. Naja, auf jeden Fall kam da positive Rückmeldung zu und Klaus hat dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und hat das Ding, dieses Intro-Auto mit dem It's funny, man! da auf WordPress gehoben und ja, da war es dann. So kann es passieren halt, ne? Und ja, genau. Dann haben wir wieder eine Zeit lang gebraucht, um uns mal das erste Mal zu treffen. Und das ist dann so diese Nullnummer geworden. Nun, was das Ganze jetzt wird, keine Ahnung. Also, ob die Bezeichnung Realitätsabgleich stimmt, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch Quatsch mit Backhauscast. Könnte auch sein. Also, das sehen wir einfach. In erster Linie ist es halt wirklich so, wir wollen da eine Gelegenheit nutzen, uns mal zu sprechen, Dinge auszutauschen. So ganz private Sachen werden wir nicht veröffentlichen. Also da, das schneiden wir raus oder nehmen es gar nicht erst auf. Auch schon allein, um den häuslichen Familienfrieden zu garantieren. Ne? Das ist das ist auch noch so eine Story gewesen, als dann das hier publik wurde, haben, also bei uns zumindest, einmal die Kinder direkt gesagt, oh nein, was willst du denn alles für einen Schrott erzählen? Und auch Frau Backhaus meinte, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, kein Bild auf Facebook posten, aber dann öffentlich Dinge über die Familie erzählen. Ja, genau. Also klar, man kann nicht verstehen, das sind so Dinge, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Die machen das dann auch vielleicht mit der Aufnehmerei hier und da nicht so ganz so einfach, aber ich denke, wir haben da einen Weg gefunden, das zu machen, was wir gerne machen, nämlich einfach miteinander quatschen und, ich sage das auch mal so ganz ehrlich, auch miteinander furchtbar albern zu sein. Das können wir nämlich recht gut. Wir haben als Geschwister eine ganze Menge gemeinsam. Wir sind durch die Bank musikalisch. Das ist auch der Grund, warum es jetzt einen Einspieler gibt. Sam und ich stehen jetzt wahrscheinlich immer noch im Proberaum der Next Blues Generation. Und genau, kann man mal gucken, next-blues-generation.de. Genau, und proben da. Wir, was haben wir als Geschwister noch gemeinsam? Ja, dass wir Blödsinn erzählen, haben wir gemeinsam. Dass wir alle Kinder haben, haben wir gemeinsam. Ja, und vieles, vieles mehr. Und ich bin ziemlich sicher, da wird uns Gesprächsstoff wird uns da überhaupt nicht ausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Geplant ist das Ganze so, dass wir uns mal einmal im Monat in dieser Art und Weise treffen und da ein bisschen sprechen, euch gerne daran teilhaben lassen und ja, vielleicht macht es euch einfach Spaß, dem zuzuhören und da mal einfach mal sinnfreies Zuhören von Laberei. Vielleicht ist es doch ein Labercast. Keine Ahnung. Ich weiß sowas ja nicht. Das muss der Klaus uns mal erst noch beibringen, weil außerdem Klaus hat ja keiner von uns irgendwelche Podcast-Erfahrung. Ich meine, ich bin jetzt in einem Beruf, wo man sowieso viel immer reden muss. Meistens so 45 Minuten und dann gönnt man den Rauchern eine kleine Pause und dann quatscht mal wieder 40 Minuten und dann schwupp ist auch schon der Vormittag oder Nachmittag rum. Jo, dennoch, Podcast-Erfahrung hat von uns keiner außer Klaus. Ich denke, vielleicht erzählt er uns mal in einer der nächsten Sitzungen hier auf dem Teamspeak-Server, was man genau da eigentlich macht und was man eigentlich besser nicht tut. Vielleicht ist das Ganze, was ich hier mache, auch schon ein No-Go und wird nicht veröffentlicht. Ist dann nicht schlimm. Also trifft mich in keiner Weise, weil ist einfach nur ein Versuch zu helfen, weil da eine Lücke entstanden ist, die ich auch mit Sicherheit nicht wirklich so füllen kann. Auch allein hier schon zu quatschen für einen Backhauscast ist blöd. Trotzdem wollte ich mal eben kurz ein bisschen ein kurzes Statement geben, was wir so vorhaben. Und mich nochmal, also total herzlich für diese tolle Aufnahme im Sinne von bei euch aufgenommen sein. Mich dafür bedanken, besonders beim Hatti, der also wirklich in der Folge 52, war doch die 52er, ich meine schon, das so wertschätzend einfach rübergebracht hat, was wir hier für einen Unsinn treiben. Und ja, ganz großes Dank an diejenigen, die die Infrastruktur bereitstellen, und ganz großen Dank an die von euch, die dann in der Lage sind, sich das anzuhören. Also ich habe es selber auch mal gehört. Ich habe mehrfach unterbrechen müssen und habe gedacht, naja, okay, da könnte man hier noch und könnte man da noch. Aber auch selbst das wird wahrscheinlich, ist nicht zu erwarten, dass wir da auf alles auf Top-Audio-Qualität schnitzen und feilen. Und genau, ist ja auch eher, naja, ist schon eher für uns. Und trotzdem freuen wir uns, wenn jemand zuhört und vielleicht so den einen oder anderen Einwurf oder Anstoß hat, wie, auch wieder danke an Hatti, die Idee, unser schönes Podcast, Backhauscast, Waffeleisen, zu verwenden und dann kam es, zu reinigen, sehr gut, und dann weiterzuschicken an den nächsten Podcaster, der es dann verwendet und bitte auch reinigt und es weiter verschickt. Ich habe das Ding schon Wanderwaffeleisen getauft, und weil jetzt Klaus Kinder sich so über das Waffeleisen gefreut haben, wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass wir noch ein zweites bestellen. Ja, die Viola hat auch kein Waffeleisen, dann sind wir schon beim dritten Amazon Basics Waffeleisen. Wahnsinn. Für den Sam brauchen wir keins bestellen, der hat gesagt, er mag keine Waffeln. Ja, kann ich ihm nicht verdenken, haben wir ja auch kiloweise zu Hause zu futtern gekriegt, Waffeln. Mal mit mehr, mal mit weniger Mehl drin. Aber fuchtstrocken, um dieses Wort nochmal zu benutzen, sind unsere Waffeln nie gewesen. Und ja, das ist vielleicht, ach so, genau, das ist was wir auch noch gemeinsam haben. Wir sind halt alles nicht nur im Herzen, sondern auch in echt Rheinländer. Auch wenn wir hier das Rheinland in die große, weite Bundesrepublik tragen, im Herzen sind wir so, wie wir sind, und werden euch hoffentlich damit erfreuen. Das soll es mal gewesen sein. Knappe 15 Minuten oder sowas habe ich jetzt auch schon geschafft von der halben Stunde. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf der Night of the Pods. Und ja, falls ich gleich noch die Gelegenheit komme, schalte ich mich mal einfach dazu. Alles Liebe und bis dann.